Aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung veröffentlichte das angolanische Komitee zum Gedenken an Präsidenten Kim Il-sung eine Erklärung und nahmen der Generalsekretär der KP Neuen Jugoslawiens in Serbien, der Vorsitzende des chinesischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und der Vorsitzende des Komitees für Freundschaft und Solidarität zwischen Bangladesch und DVRK Stellungen. Sie schätzten darin Kim Il-sung hoch, der sich mit herausragender Idee und Theorie und großer revolutionärer Praxis unvergängliche Verdienste um Geschichte und Menschheit erworben hatte.